13. Kapitel. Was man durch Yoga erlangt, kann man auch durch Gottes Namen erlangen. Das Beherrschen der fünf Sinne und der dadurch gewonnene Frieden sind der Zweck von Yoga-Übungen. Man gewinnt Unvoreingenommenheit durch Yoga. Wir sollen unsere Umwelt genau kennenlernen. Die illusorische Macht der fünf Sinne und logische Gedanken sind trügerisch. Diese Erkenntnis ist die erste Stufe zur echten Wahrheit. Die Heiligen haben das schon erkannt. Die Weisen haben keine Angst vor dem Tod. Sie befinden sich außerhalb der irdischen Freude und des Leides. Sie beobachten Leben und Tod als das Spiel von Maya oder als das Naturgesetz. So bleiben sie dem Tod gegenüber ruhig und distanziert. Diese Wahrheit kann man auch mit ständigem Anstimmen von Gottes Namen erreichen. Gottes Name hat unbegrenzte Macht, wenn dieser richtig genutzt wird. Dann kann man erreichen, was man sonst durch Yoga erreicht. Diese Macht ist für jede Person erreichbar. Dafür braucht man nicht gelehrter zu sein. Diese Macht kann dich zur höchsten Stufe der Meditation tragen. Viele Heilige wie Tukaram und Ramdas haben das erfahren und haben sich gedacht, dass dieser Weg für alle Menschen gut wäre. Diese Macht kann auch unwissenden Menschen schöpferische Begabung schenken. Diese Heiligen haben wunderschöne spirituelle Poesie geschrieben, die für alle Zeiten und Kulturen Gültigkeit haben. Übung macht den Meister. Dieses Prinzip ist gültig auch in diesem Bereich. Stetiger Gottesgesang erhöht das Interesse dafür mehr und mehr und wird allmählich zur vorteilhaften Gewohnheit. Das stärkt einen guten Charakter und die Selbstlosigkeit. Man erkennt, dass zu viel Selbstsüchtigkeit sich schädlich auf das Gemüt auswirkt. Gottes Name heißt Gottes Bewusstsein. Gottes Bewusstsein ist dein ewiger Begleiter bis zu deinem Tod. Wenn man diese Erkenntnis hat, erkennt man auch, dass die Wünsche und der Ehrgeiz unzählig sind. Alle können nie erfüllt werden.